Wir drehen heute am Rad, jetzt wird Party gemacht. Dreh den Sound laut auf, wir ziehen durch die Stadt. Die Mädels sind am Feiern und die Kerle sind am Geiern. Alle sind am Grölen, denn alle wollen feiern. Der Typ an der Tür sagt, wir passen heute nicht rein. Er lässt uns trotzdem rein, denn wir haben Titten bei. Glück gehabt, denn unsere Ladies sehen gut aus. Keiner ist auf Stress, auch beim Tanzen lässt man Wut raus. Wir lassen uns nicht stressen, wollen die Tanzfläche vermessen. Alle sind am Kauen, doch keiner will was essen. Die Sorgen lassen wir zu Hause, denn wir feiern ohne Pause. Whisky, Wodka, Cola, Brause und dann geht sie los, die Sause. Nackte Beine, kranke Schweine tanzen um mich rum. Er spastet ab wie ein Pirat, alle gucken dumm. Der macht jetzt ernsthaft schlapp, tja, dann Pech gehabt. Eins ist Fakt, wer abkackt, wird angemalt. Yeah. Ja, jetzt geht's richtig ab. Fuck, auf zum dritten Akt. Der neue tanzen Bitches nackt. Die Drinks sind handgemacht. Fuck, egal wer bezahlt. Wer abkackt, wird angemalt. Ja, jetzt geht's richtig ab. Fuck, auf zum dritten Akt. Der neue tanzen Bitches nackt. Die Drinks sind handgemacht. Fuck, egal wer bezahlt. Wer abkackt, wird angemalt. Schönen guten Abend. Wollte ich nur mal sagen, ich platz auf deine Party, drei Goldies unterm Arm. Angeballert wie ich bin, geh ich zu dem DJ hin, hau den Wichser vom Mixer, zeig euch wie der Beat jetzt klingt. Chuck, shake hands mit jedem, der im Osten feiert. Wir lassen's krachen wie ein krasser, flotter Dreier. Legendäre Partynacht, jeder hofft, dass er dabei war. Project XXL mit reichlich Stoff und nackten Weibern. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer will denn noch weiterziehen? Ich geb heute richtig an, zieh die Skyline von Berlin. Die Leute fragen mich, wie lang ich denn schon schrub. 7 Stempel auf dem Arm von den miesesten Clubs. Wir sind barfuß tanzend am Funken schlagen. Ich seh die ersten Visagen, die ihren Flash nicht vertragen. Sie werden schlafen mit Hakenkreuzen, schön bemalt. Danach geweckt, hol'ns mal Döner, Mann. Ja, jetzt geht's richtig ab. Fuck, auf zum dritten Akt. Der neue tanzen Bitches nackt. Die Drinks sind handgemacht. Fuck, egal wer bezahlt. Wer abkackt, wird angemalt. Ja, jetzt geht's richtig ab. Fuck, auf zum dritten Akt. Der neue tanzen Bitches nackt. Die Drinks sind handgemacht. Fuck, egal wer bezahlt. Wer abkackt, wird angemalt. Tumultartige Szene, trotz Exzess voll im Leben. Kosmonauten, die abheben auf dem Party-Bass-Planeten. Links und rechts fliegen Raketen, wir schlagen ein wie Kometen. Spürt ihr dieses Erdbeben? Wir wollen heute was erleben. Tumultartige Szene, trotz Exzess voll im Leben. Kosmonauten, die abheben auf dem Party-Bass-Planeten. Links und rechts fliegen Raketen, wir schlagen ein wie Kometen. Spürt ihr dieses Erdbeben? Wir wollen heute was erleben.